Der syrische Verlag Global gab zum Tag der Sonne das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Jong-un, Kämpfen wir tatkräftig unter dem hocherhobenen Songun-Banner bis zum endgültigen Sieg in Broschüre heraus. Im Verlag gab es jüngst eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes.